Was wäre, wenn? Ein Rückblick auf die Zukunft der Welt. Wir sind am selben Abend in der großen Oper von Moskau. Auf der Bühne das berühmte Ballett. Seit den Zarentagen ist sein Weltruhm noch gestiegen. Im Hause ein festliches, aber, wie wir bemerken, nicht unbedingt aufmerksames Publikum. Zwar jüngere Attachés und ältliche Sekretäre auf den Rängen lassen sich durch die Vorgänge auf der Bühne fesseln. Aber im Parkett wird getuschelt und notiert. Hier sitzen die Vertreter der kleineren Länder. Heute Abend dürfen sie dabei sein. Und nun erst in den Logen. Die Delegierten der Konferenzmächte amüsieren sich durchaus nicht. Sie tagen weiter. Sie tagen eigentlich jetzt erst. Ohne sich von dem Ballett der sterbende Spahn stören zu lassen. Beobachten Sie etwa dort in der dunklen Logenecke den polnischen Diplomaten und den amerikanischen Sachverständigen. Die Namen dieser Männer sind uns nicht überliefert. Ist es die schützende Dunkelheit, die diese beiden so offenherzig macht? "90% unseres Volkes bestehen auf der Oder-Grenze. Die Wahlen haben es bewiesen. Demokratische Wahlen, ich weiß. Unsere Demokratie ist eben anders als ihre amerikanische. Direkter, ehrlicher. Demokratie ist dasselbe wie Rücksicht. Das setzt Einschränkung des Egoismus voraus. Wenn Sie das unehrlich nennen... Allerdings. Denken Sie an Ihre Trusts. Sind Sie mit denen jemals fertig geworden? Nun, im Kriege... Im Kriege geht alles. Aber gesunde Rücksichtslosigkeit gegen jeden Gegner, auch im Frieden, das ist das Wesen unserer, der modernen Demokratie. Oder dort gegenüber, der englische Offizier mit dem großen, eleganten Jugoslawen. Auch Sie nehmen hier kein Blatt vor den Mund. Die Forderungen Jugoslawiens sind absurd. Der Friede ist doch kein Wohltätigkeitsunternehmen. Aber auch kein Geschäft, wie Sie in England manchmal anzunehmen scheinen. Wenn das so ist, dann ist ein verdammt schlechtes Geschäft. Aha. Sie halten den Krieg für ein besseres. Um Gottes Willen. Für Einzelne vielleicht. Nie für ein Volk. Aber dieser Friede ist nur eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Vom sterbenden Schwan haben wir nicht viel gesehen. Ich habe den Eindruck, es war die sterbende Taube. Friedenstaube nämlich. Große Pause. Wir sind hier im Foyer. Alles promeniert. Dort an dem reich gedeckten Buffet stehen einige Damen. Sind es Delegierte? Nein. Weibliche Diplomaten haben wir überhaupt noch nicht bemerkt. Die waren damals, 1947, noch äußerst selten. Von den wenigen Ausnahmen wurde umso mehr gesprochen. Nein, diese jungen Damen, das sind Sekretärinnen verschiedener Delegationen. Sie scheinen rasch Kontakt gefunden zu haben. Herzlichen Kontakt. Hören wir ihnen einen Augenblick zu. Oh la la, keine Kaviarbrötchen mehr? Beißen Sie ab, Germain. Oh, merci beaucoup. Frankreich und Russland sind schließlich verbündet. That's all very well. Aber Russland und England auch, Tamara. Это правда. Das ist richtig. Beißen Sie auch ab, Dorf. Thanks very much. Have a gold flake, liebe Verbündete. Dankeschön. Oh, oh, oh. Au fond, ist das eigentlich sehr komisch. Was denn, Germain? Dass Sie gern Gold Flake rauchen? Oh, non. Ich denke eben, wir beide sind Verbündete. Wir auch, Dorossi. Und ihr beide für euch auch. Konnichiwa. Natürlich. Unsere Länder sind alle miteinander verbündet. Einzeln. Ein Staat im Bund ist es, oh no, ist es noch nicht. Du hast recht. Merkwürdig ist das. Ein staatsrechtliches Novum, würde Sir William Strang sagen. Oh ja. Ein völliges staatsrechtliches Novum. Das wäre zu bedenken. Aber Sie sind trotzdem gegen deutsche Vertreter bei der Konferenz. Natürlich. Sie finden vor allem gar keine. Na, jemand muss doch unterschreiben. Es wird später nachgeholt. Wenn es einmal eine deutsche Zentralverwaltung gibt. Warum sie nicht jetzt bilden? Die finden Sie auch nicht. Und dann muss dieser Punkt eben vertagt werden. Bitte sehr. Einverstanden. Was kommt jetzt noch? Künftige Grenzen Deutschlands. Hier haben wir nun eine nächtliche Kommissionssitzung vor uns. Drüben im Opernhaus der glänzende Ballettabend. Hier scheint produktiv gearbeitet zu werden. Oder? Nein, die Oder-Neiße-Linie wurde in Potsdam nicht als Grenze festgesetzt. Das war nicht möglich. Nun wollen Sie die Polen zwingen, ihre Neuansiedler wieder zurückzuführen? Polen hat kaum 80 Bewohner auf dem Quadratkilometer. Unsere Zone 230. Auf die Dauer können die Flüchtlinge nicht durchgeschleppt werden. Meine Herren, blicken wir auf die Karte. Vielleicht findet sich ein Kompromiss. Hier, wenn nun etwa Niederschlesien bis Liegnitz und Pommern bis Tramburg deutsch blieben. Das ist ein konstruktiver Vorschlag. Russland könnte Polen etwa in Wolhynien entschädigen. Wir würden in der Frage der Kredite mit uns reden lassen. Die Sowjetdiplomatie ist ihrem Volke verantwortlich. Und das Sowjetvolk würde nicht verstehen, wenn wir zugunsten der Deutschen... Gut, gut, Mr. Molotow. Rechenkunststückchen helfen ja auch nicht viel. Wir brauchen die große, konstruktive Lösung, die kein Unrecht verewigt. Eben. Deshalb müssen Sie Polens Anspruch anerkennen. Ein Anspruch aus dem 15. Jahrhundert. Meine Herren, sollen wir wirklich unverrichteter Dinge in die morgige Sitzung kommen? Wir werden sogar unverrichteter Dinge von Moskau abreisen, fürchte ich. Es ist gleich zwei. Machen wir für heute Schluss. Das waren Ausschnitte aus dem ersten Tag der Konferenz. Was aber meinte am nächsten Morgen die Welt, die mittelbar unterrichtet wurde durch die Filter der Kommuniqués, der Presse, des Rundfunks? Hören Sie Schlagzeilen aus den Hauptstädten der Erde. London. Einigkeit in allen Hauptpunkten wahrscheinlich. Paris. Kurze Konferenzdauer zu erwarten. New York. Banken beraten russische Anleihe. Moskau. Das Sowjetvolk vertraut der Kraft der Sowjetdiplomatie. Wiederum muss ich meine Zuhörer warnen. Das alles ist keine Heuchelei. Es ist Optimismus. Nun ist der Streit uralt, ob Optimismus ein Zeichen der Stärke oder der Schwäche sei. Wir kennen die Lösung. Optimist sein macht stark. Optimistisch sein wollen macht schwach. Wie es scheint, wollte die damalige Welt optimistisch sein. Oder täuschen wir uns? Hören Sie diese Stimmen der Welt. Berlin! Wintersaat durch Kälteperiode verloren. Wien, Hungerrationen in Österreich. Sofia, Ärzte als Steinklopfer. München, 100. Kartenperiode. Zuteilungen im Wesentlichen unverändert. Athen, Not im Überfluss. Volle Läden, leere Mägen. Die Welt hofft auf Moskau. Die Welt rechnet auf Moskau. Die Welt wartet auf Moskau. Die Welt wartet auf Moskau. Und Moskau? Wartete es vielleicht auf die Welt? 10, 15, 20 Vollsitzungen tagten. 20, 30, 40 Kommissionssitzungen berieten. Im großen Saal wurden die Forderungen, die Entwürfe aufgebahrt als schöne Leichen. In den Nebensälen wurden sie dann still beerdigt. Dennoch wurde manches erreicht bei den Zusammenkünften der einzelnen Staatsmänner. Mussten sie sich dazu auf einer Konferenz treffen? Hören Sie, was der alte Fuchs Reitzev dazu meint. Sehen Sie es da? Konferenzen sind praktisch. Jedermann ist gewohnt, dass man sich dabei nicht einigt. Deshalb fällt es gar nicht auf, worüber man sich doch einigt. Sie sind ein Zyniker. Reitzev. Unsinn. Ich kenne den Betrieb nur. Seit Rapallo. Na, was macht unsere Wette? Fast fange ich an zu glauben. Aber noch ist die Konferenz nicht aus. März, April, Anfang Mai. Es ist Frühjahr. Auch in Moskau wird's schon warm. Letzte Vollversammlung der Konferenz. Ungeduld, Unbefriedigtheit. Sehen Sie die Gesichter. Die Herzlichkeit ist ein wenig mühsam geworden, wie? Das Schlussprotokoll wird verlesen. 37. Die Frage des Wirtschaftsaustausches zwischen den deutschen Zonen wird an den Kontrollrat zurückverwiesen. 38. Im Übrigen wurde grundsätzliche Übereinstimmung in allen Fragen festgestellt. Zu ihrer Erledigung wird im Herbst dieses Jahres eine neue Konferenz einberufen, auf der insbesondere Wirtschaftsberater gehört werden sollen. Zur Fixierung des Programms dieser Konferenz soll eine Zusammenkunft der Außenminister bis spätestens August stattfinden. Als Ort dieser Tagung stehen Paris, Warschau, Den Haag und Ostende zur Wahl. Ende des Protokolls. Wahnsinn. Ja, jetzt kommt mein Zug gleich. Na, Storm? Wir haben gewonnen, Reitzef. Bravo, fairer Sportsmann. Eben doch, Engländer. Sollen wir darauf stolz sein? Worauf kann man überhaupt noch stolz sein? Wissen Sie das? Natürlich. Dass man lebt, dass man Mensch ist, dass man die Welt ändern kann. Ändern müssen wir sie, natürlich. Soll ich das vielleicht an die Times schreiben? Das oder was Ähnliches. Bleibt ganz Ihnen überlassen. Na los, einsteigen. Leben Sie wohl. Bis zur nächsten Konferenz. Ja, da bin ich bestimmt nicht dabei. Ach, schon die Lust verloren. Denken Sie an mich. Ich... Ja, ja, ich weiß. Rapallo. Also, alles Gute. Alston, vergessen Sie Ihr Paket nicht. Den Pelz für Ihre Frau hier. Danke. Ich kriegen Sie trotzdem. Wenigstens ein erfreuliches Ergebnis von Moskau. Das Ergebnis von Moskau! Kein Ergebnis in Moskau! Das Fiasko von Moskau! Anfrage der Opposition im Unterhaus! Das Fiasko von Moskau! Moskau ein Fehlschlag? New York! Hörs eröffnet sehr flau! Paris! Parlamentsdebatte zu erwarten! Das Fiasko von Moskau! Das war der lärmende Chor der millionenfachen Öffentlichkeit. War dies auch die Stimme des einzelnen Menschen? Die Einzelnen kannten einander kaum. Höchstens, wenn Krieg war, lernten sie einander als Feinde kennen. Sonst kamen sie nicht so leicht zusammen wie ihre Staatsmänner. Wie also sollten sie zueinander sprechen? Wir wollen dennoch versuchen, sie miteinander sprechen zu lassen. Durch ein ganz einfaches Mittel. Sie sehen jetzt drei Schauplätze aus drei verschiedenen Erdteilen. Wir haben sie nebeneinander gerückt, durcheinander gewürfelt. Plötzlich scheinen diese Menschen durch Tausende von Kilometern getrennt zueinander zu sprechen. Werden ihre Stimmen zusammenklingen? Werden sie einander verstehen? Hier die drei Schauplätze. Zuerst ein mürrisches, pockennarbig abgeblättertes Haus. Eine Ecke ist zerstört. Bombe. Eine lange Reihe grauwangiger Menschen wartet geduldig. Dort über dem Portal drei deutliche Buchstaben. Rätselbuchstaben. H-W-A. Das Hauptwirtschaftsamt einer deutschen Stadt. Bitte merken Sie sich gut die Frau dort mit dem Kopftuch. Eben sagt sie ängstlich zu dem großen Beamten. Doch, ich bin Anna Brennecke, geboren am... Hier steht Martin Brennecke. Mein Mann, der ist noch in Kriegsgefangenschaft. Vielleicht kommt er jetzt heim. Es heißt doch, nach der Konferenz... Konferenz. Den Krieg hättet ihr gewinnen müssen. Zweitens, eine Barackenreihe. Stacheldraht ringsum. Grelle Sonne. Viele Männer in Linie stehend. Vor ihnen einer in Uniform. Über dem hohen Holztor im Hintergrund drei deutliche Buchstaben. Rätselbuchstaben. D, P, C. DPC, Displaced Person Camps. Ein Lager heimatloser Menschen aus vielen Ländern. In Eritrea, in Australien, gleich viel wo. Bitte merken Sie sich gut den Mann, der eben gefragt wird. Ihr Name? Kasprowitsch. Jan. Nicht auf der Liste. Ich dachte, jetzt nach der Konferenz? Warten Sie bis zur nächsten. Und drittens, grau-grüne, endlose Ebene. Ein paar verbrannte Trümmer. Südrussland. Vor einem einzelnen neuen Schuppen müde, geduldige Gestalten. Ähnlich den Deutschen vorhin. Es sind Deutsche. Kriegsgefangene. An der Bretterwand deutlich lesbar die Rätselsilben Kolchos. Kollektivnaja Chostjaistvo. Gemeinschaftsbetrieb. Eine staatliche Getreidefabrik. Diese Männer sind Kriegsgefangene. Achten Sie auf den einen dort, zu dem der russische Posten eben sagt. Nix Post, Martin, nix Post. Ob die nun öfter kommen wird? Nach der Konferenz? Jetzt wird doch Frieden. Nix Frieden. Arbeit. Aufbauen, was ihr kaputt gemacht habt. Friede später. Dieser verdammte Hitlerkrieg. Ich weiß, du nicht schuld. Keiner von euch Deutschen schuld. Deutschland schuld. Das ist nun kein Trost für Martin. Da, er wendet sich müde ab. Von drüben kommt ihm die Frau entgegen. Sie sehen, jetzt stehen sie dicht voreinander. Sie müssen sich gleich sehen und erkennen. Hören Sie. Martin. Anna. Sie blicken ins Leere. Sie haben nichts erkannt. Sie wenden sich voneinander fort. Natürlich, in Wirklichkeit sind sie tausende Kilometer entfernt voneinander. Aber da ist noch Jan, der Pole. Sehen Sie, eben dreht er sich eine Zigarette und sagt etwas zu einem Kameraden. Nein, wir sind verdammt. Verloren. Für immer. Die Heimat haben wir noch. Heimat, ja. Aber keine Nation. Und ohne die bist du verraten auf dieser Erde. Abschaffen müsste man sie, die Nationen. Dafür gibt's keine Konferenzen. Unser Versuch ist zu Ende. Ist er missglückt oder nur zu gut gelungen? Ein neues Bild. London, Victoria Bahnhof. Da steigt als erster Mr. Stone aus. Auch er ein Mann ohne Nation. Er kommt zurück in seine Heimat, seine neue Heimat. Suchend blickt er sich um. Natürlich nach seiner Frau. Da ist sie. Hallo, Millie! Bob, da bist du ja. Mhm. Müde siehst du aus. Was ist denn das für ein Paket für mich? Komm, das Taxi wartet. Sag doch was. Du bist ganz verändert. Die lange Reise. Naja, und überhaupt. Was? Überhaupt? War es nicht interessant? Oh Gott, das ist so ein Wort. Ja, ja, interessant, natürlich. Aber vor allem enttäuschend. Du, das sagen die Zeitungen auch. Tja, sagen die das auch. Wie kam das eigentlich? Na, nimm zum Beispiel mich. Dem Hitler bin ich damals entkommen. Na, und was ist nun? Sein Geist geht überall um. Die sind angesteckt oder sowas ähnliches, verstehst du? Und da soll eine neue Welt gebaut werden. Das steht genauso heute in den Times. So, steht das da? Ja, hier, die heutige Nummer. Bernard Shaw hat einen Brief an die Times geschrieben. Einen Brief an die Times? Ja, hör mal zu. Der Fehler unserer Zeit ist der Unglaube. Das ist nur ein anderes Wort für Dummheit. Sie vermag an nichts zu glauben, vor allem nicht an sich selber. So erklärt sich das, was eben in Moskau geschah. Seit 20 Jahren ist erwiesen, dass Konferenzen keine Ergebnisse haben. Aber wir sind maßlos erstaunt, dass auch diese Konferenz ergebnislos war. Am meisten staunen die Teilnehmer. Sollte es sich um eine Auslese der Ungläubigsten handeln? Großartig, was? Ja, ja, aber... Ja, warte, hier kommt es. Russische Fünfjahrespläne, Roosevelts Staudämme, Hitlers Befehle, der Krieg. Dabei kommen Ergebnisse zustande, die keine Konferenz hier erzielt. Sollten wir es nicht doch lieber mit solchen Methoden versuchen, nennen wir sie meinetwegen Hitler-Methoden. Alles besser als der holde, ahnungslose Schlummer der Ungläubigen von Moskau. Das ist doch genau, was du sagst. Aber ganz und gar nicht. Naja, aber mit anderen Worten. Aber es ist doch deine Meinung. Nein. Wieso? Ist es verkehrt? Ach, es ist viel schlimmer. Es ist halbrichtig. Die in Moskau, die waren gar nicht dumm. Die wollten einfach nicht. Aber Bob, was wollten sie nicht? Frieden, Verträge, Einigung, überhaupt ein Ergebnis. Das ist doch Unsinn. Ich hab's ja erlebt, gehört und gesehen. Ich habe es ja auf Platten aufgenommen. Aber das wäre ja schrecklich. Das ist auch schrecklich. Aber ich werde schreiben. Auch in einem Brief an die Times. Ach, Bob, das liest ja doch niemand. Ach, Shaws Brief hast du gelesen. Ja, Bernard Shaw, wenn der so etwas schriebe. Millie. Ja? Glaubst du, dass es schwer ist, Shaw zu sprechen? Unwichtig, wie Mr. Stone seine Absicht ausführte, er führte sie aus. Noch heute, im Jahre 2047, ist bekanntlich der Einfluss von einzelnen Persönlichkeiten auf Wendepunkte der Geschichte umstritten. Zweifellos war Shaw eine bedeutende Persönlichkeit. Höchsten Einfluss erreichte er allerdings erst später in seinem 11. Jahrzehnt. Ebenso zweifellos stehen wir hier an einem Wendepunkt der Geschichte. Er ist wichtiger als die Erfindung des Pulvers oder die Entdeckung der Atomkraft. Natürlich ist es unsinnig anzunehmen, ein einzelner Mensch hätte um die Mitte des 20. Jahrhunderts das Antlitz der Welt verändern können. Es geschah einfach. Und sinnvollerweise vollzog sich die größte Entscheidung der neueren Geschichte anonym. Aber irgendwer unter den 2 Milliarden damaliger Erdbewohner musste eben das Sandkorn sein, das die Lawine auslöste. Sicherlich gab es sogar viele solcher Sandkörner. Von einigen anderen werden wir noch hören. Zwei davon kennen wir genau. Den berühmten Dichter und den kleinen Techniker, dessen Namen die meisten von Ihnen heute zum ersten Mal hören. Wir sind im Hause Shaws. Dort geht er mit seinem Besucher auf der Terrasse hin und her. Es ist der Nachmittag des 7. Mai 1947. Ein Datum genauso wichtig wie jener 12. Oktober 1492, an dem Kolumbus den Matrosen aus dem Mastkorb rufen hörte, Land, Land. Stone aber ruft Shaw zu. Helfen Sie mir, Sie können es. Schreiben Sie einen Aufsatz, ein Drama, eine Komödie oder einen zweiten Brief an die Times. Wie alt sind Sie, Mr. Stone? 39. Fast noch ein Kind. Kinder sagen die Wahrheit, Mr. Shaw. Ein ganz irreführendes Sprichwort. Es sollte heißen, Kinder sagen, dass sie die Wahrheit sagen. Möglich. Wenn sie erwachsen wären, dann sagen sie auch das nicht mehr. Sie lügen einfach. Nicht übel. Haben Sie Philosophie studiert? Höchstens in Ihren berühmten Vorreden, Mr. Shaw. Nein, nein, ich bin Techniker, Elektriker. Sehr gefährlich. Da kommt Ihnen alles entweder positiv oder negativ geladen vor. Seit Moskau nur noch negativ. Mr. Shaw, Sie wissen doch, was uns bevorsteht, wenn diese Verschwörung der Untätigen weiter die Welt beherrschen würde. Ihre Anklagen sind absurd. Ungeheuerlich. Wie wollen Sie beweisen, dass... Ach, haben Sie immer bewiesen, was Sie behaupteten, Mr. Shaw? Nicht schlecht. Ich habe das übrigens verdiente, erarbeitete Glück, lange genug zu leben, um nachträglich die Beweise für meine Behauptungen zu erleben. Wenn Sie meine Behauptungen aufnehmen, dann werden Sie den Beweis der Wahrheit rasch erleben. Oho, ich habe noch Zeit. Umso besser, dann erleben Sie auch noch die Folgen davon. Sie gefallen mir. Wirklich, kommt selten vor. Also, was sollte ich denn nun nach Ihrer Meinung tun? Alles das, was wir hier gesprochen haben, der Welt zurufen. Warum tun Sie das nicht selber? Ach, mich würde doch niemand anhören. Mich vielleicht auch nicht. Deswegen wäre mir Stalin oder Truman auch noch lieber als Sie, aber... Aber die sind ja mitgemeint. Mr. Stone, vielen Dank. Sie hören von mir. Als Shaw eben sagte, man würde vielleicht auch auf ihn nicht hören, scherzte er nicht. Dieser fast 91-Jährige war, was uns heute im 21. Jahrhundert erstaunlich vorkommt, ohne jeden ernsthaften Einfluss auf die Welt. Er wurde anerkannt als witziger, vielleicht sogar weiser Spötter. Aber er wurde nicht ernst genommen. Und Shaw selbst wusste das. Er hatte sein Leben damit zugebracht, sich oft und gern missverstehen zu lassen. Als er nun nach Mr. Stones Besuch einen Entschluss fasste, wusste er, wie groß die Gefahr war, auch diesmal missverstanden zu werden. Was tat Shaw dagegen? Neuer Brief von George Bernard Shaw an die Times. Dazu zwei Anlagen. Hier zuerst die Anlagen. Erstens, Attest der Königlichen Psychiatrischen Klinik. Mr. George Bernard Shaw war bei Abfassung des folgenden Briefes bei voller geistiger Gesundheit und Frische. Zweitens, eidesstattliche Versicherung abgegeben vor dem Solicitor Mr. H. L. Kingsley. Dieser Brief enthält keinerlei Anspielung, Scherz, Ironie, Satire, Symbolik, Allegorie oder sonst welche Nebenbedeutungen. Die Worte haben ihren einfachen Sinn, den jedermann versteht und verstehen soll. G. B. Shaw. Und hier der Brief. Geehrte Herren, erlauben Sie mir, meine neulich bei Ihnen abgedruckten Ansichten zu widerrufen. Irrtümlich behauptete ich Schuld am Scheitern von Moskau, wie an allen anderen Unglück der Regierungen, sei die Dummheit, welche aus einem mangelnden Glauben an Erfahrung herrührt. Richtig ist aber, alles Unheil entsteht aus der zu großen Klugheit der Regierenden. Klugheit hängt mit Angst zusammen, wie Torheit mit Unglauben. Die Klügsten haben die meiste Furcht. Sie beherrschen uns und wir lassen uns gern von ihnen beherrschen. Denn ich nehme niemanden von diesem Vorwurf aus, auch mich selbst nicht, soweit meine Funktionen als Staatsbürger reichen. Sie reichen leider viel zu weit, wenn ich an den jetzigen Zustand denke, für den ich mitverantwortlich bin. Sie sind viel zu gering, um diesen Zustand rasch zu ändern. Klugheit plus Furcht ergibt Böswilligkeit. Die Welt ist erfüllt von böswilligen Angsthasen, die einer dem anderen nicht trauen. Daher steht seit dem Ende Hitlers die Geschichte still. Aus lauter überkluger Böswilligkeit. Dieser böse Wille aller verkörpert sich in den Nationen. Ihre Grenzpfähle sperren den Weg. Jede Generation dieses Jahrhunderts bezahlt die Aufrechterhaltung dieses Hindernisses mit einem Weltkrieg. Der erste kostete die Gesundheit, der zweite erschöpfte fast die Lebenskraft, der dritte würde uns umbringen. Wollen wir aus lauter überkluger Angst darauf warten? Wir können uns keine Nationen mehr leisten. Jeden Einwand will ich widerlegen, nur diesen einen nicht. Nationen seien ewig, von der Natur oder Gott gewollt. Nein, wir können ihr Entstehen in historischer Zeit studieren. Weshalb sollen sie nicht von höheren Formen abgelöst werden? Völlig natürlich schien einst auch Menschenfresserei und Sklaverei. Sie sind abgeschafft. Gott gewollt schien das unbegrenzte Eigentumsrecht. Es schmilzt dahin. Langsam noch, Denn soziale Gerechtigkeit ist unmöglich in einer Welt von Nationen. In kurzem sollen sich die Außenminister wieder in Paris treffen. Das ist unnütz. Stattdessen mögen entschlossene Männer aller Völker sich zusammenfinden mit der klaren Tagesordnung. Rettet die Welt! Jetzt! Ich bin jung genug, um an dieser Konferenz teilzunehmen. 9. Mai 1947, G.B. Shaw. Das war George Bernard Shaws Brief. Heute stehen Sätze daraus in jedem Schullesebuch. Aber wie wirkten diese Worte damals? Shaw, der Clown der Welt! Unterhausmitglied zitiert Shaw. Lacherfolg! Gefährlicher Scherz! Spiel mit der Heiligkeit des Eides! Mr. Scrapper, Birmingham, erstattet Anzeige gegen Shaw. Will Missbrauch eines Notars nachweisen. Washington, General Marshall wurde von Reportern nach seiner Meinung über Shaws Brief gefragt. Er sagte, ich habe ihn nicht gelesen. Daily Telegraph schreibt, Shaw ist ein Fantast, den anscheinend manche Leute ernst nehmen. Hoover telegrafiert an Shaw. Verfahren gegen Shaw eingestellt. In einem Aufsatz nennt Shaw die Atlantikcharta eine unbegreiflicherweise unpopuläre Heilsbotschaft. Ein Reporter fragt, welche der vier Freiheiten Roosevelts Shaw für die wichtigste halte. Shaw antwortete, Freiheit von Furcht. Sie enthält die anderen drei in sich. London, Liste der Freunde Shaws veröffentlicht. 43 Vereinigungen, über 300 Einzelunterschriften. Darunter Fabian Society, Liga für Menschenrechte, Pentclub, Victor Gollancz, Professor Lasky, Lord Russell. Graf Gutenhove, Kalergi und die Europa-Union Churchills sollen ihre Unterschrift mit Vorbehalt zugesagt haben. Abdruck des Shaw-Briefes in Argentinien untersagt, da Aufreizung gegen Staatsautorität. New York, Aufruf Lagardias und Einsteins. New York, Weltbund der freiwillig Staatenlosen, gegründet. Enge Fühlung mit Londoner Shaw-Freunden. Ziel, Stärkung der UNO bis zur Schaffung eines Weltstaates. Mitglieder verpflichten sich, an einem Stichtag feierlich auf ihre jeweilige Staatsbürgerschaft zu verzichten. Untergruppen in allen Hauptstädten geplant. Bidot im französischen Kongress. Überschätzen wir diese neuen Bewegungen nicht. Sie werden bald abflauen. Brüssel, Parlament lehnt Antrag ab. Belgische Regierung solle offiziell dem New Yorker Weltbund beitreten. Belgrad, Gründungsversammlung einer Weltbundgruppe aufgelöst. Verhaftungen. In Amerika 2 Millionen Mitglieder in 10 Tagen. Hannover, SPD stellt Mitgliedern Eintritt in Weltbund frei, lehnt jedoch Fühlungnahme ab. Washington, Protest des russischen Botschafters gegen Tätigkeit des Weltbundes amtlich noch nicht bestätigt. Antrag im kanadischen Unterhaus, an kommenden Konferenzen keinesfalls mehr teilzunehmen, mit 62 gegen 44 Stimmen abgelehnt. New York, Trigveli zurückhaltend über Besprechungen des UNO-Sekretariats mit dem Weltbund. Lee sagte, die UNO ist ein Verband von Nationen, nicht von Millionen Einzelner. Thomas Mann sagte in einer Rundfunkansprache, ich weise die Bezeichnung Anarchist mit gutem Gewissen zurück. Auch ich bekenne mich mit Stolz zu einer staatlichen Souveränität, zu der des kommenden Erdstaates. Moskau, Swestia melden. Außenminister Molotow reist nächste Woche nach Paris. Von einer Verschiebung der Außenministertagung ist keine Rede. Bernard Shaw mit unbekanntem Ziel abgereist. Das waren Kurzmeldungen. Stenogramme jener Tage, in denen die Lawine zu rollen begann. Würde sie weiter anschwellen? Würde sie wieder zerrinnen? So viele Verbände waren schon gegründet worden. Es fehlte nicht an Warnungen und nicht an Widerstand. Es scheint, dass jedermann spürte, der Weltbund der Staatenlosen hatte einen Anstoß gegeben. Aber er brachte noch keine Entscheidung. Wo lag die Entscheidung? Bei der UNO? Die UNO schwieg. Bei den großen Mächten? Die Staatsmänner bereiteten sich vor, nach Paris zu reisen. In diesen Sommerwochen wich die müde Lässigkeit der ersten beiden Nachkriegsjahre plötzlich von den Menschen. Sogar die Deutschen erwachten aus ihrer Apathie. Die Welt war voll Spannung und voll Furcht. Wie damals vor 33 Jahren, als nach Österreichs Ultimatum an Serbien die Depeschen durch alle Drähte flogen. Wie damals vor 8 Jahren, als Hitlers Ultimatum an Polen bekannt wurde. Diesmal gab es kein Ultimatum. Es gab scheinbar überhaupt keine Anlässe. Es gab nur die Spannung. In allen Ländern saßen sie an den Empfangsapparaten und fingen die Wellen auf. Jeder Augenblick konnte eine wichtige Nachricht bringen. Aus London, aus Schenectady, aus Moskau. So haben vielleicht Millionen am Abend des 19. August diese Ansage gehört, ohne sonderlich darauf zu achten. Hallo, hallo, Radio Moskau. Der angekündigte Vortrag über das Thema Bernard Shaw, Antifaschist oder Weltfaschist Nummer 1, muss ausfallen. Radio Moskau war bekannt für seine pünktliche Programmabwicklung. Was war geschehen? Wir können es auch heute, nach 100 Jahren, nur ungefähr vermuten. Geheimnis und Vergessenheit umgibt die Unterhaltung, die wahrscheinlich an jedem Abend stattfand. Es scheint, dass 4 Menschen daran teilnahmen. Sie haben geschwiegen, auch später, als alles vorüber war. Dafür hatten sie Gründe, die wir noch kennenlernen werden. Fest steht, dass 3 von ihnen am Tage vorher in Moskau angekommen waren. Der 3 Wochen vorher 91 Jahre alt gewordene Bernard Shaw, der junge Amerikaner Elliot Roosevelt, der Sohn des großen verstorbenen Präsidenten der USA, und seine Frau Fee, eine frühere Schauspielerin. Vielleicht fuhren sie gemeinsam durch das Troitzki-Tor in den Kreml. Und hier finden wir sie wieder, in einem Arbeitszimmer, bei dem 4. Teilnehmer des Gesprächs. Da ist die frische Stimme des jungen Roosevelt. Denken Sie an die Augenblicke, in denen Sie und mein Vater Freunde waren, Generalissimus. Ich meine, solche Tage hat es gegeben. Gewiss. Tage gemeinsamen Kampfes. So ist es heute wieder. Wenn mein Vater hier stünde... Würde er hier stehen? Er war ein großer Realist. Richtig beobachtet, Mr. Stalin. Deshalb hatte er auch so viel Fantasie. Mehr als wir 3 zusammen. Oder jedenfalls mehr als ich. Na, Bernard Shaw, Ihre Fantasie ist noch recht aktiv. Diese Reise hierher? Das sollte ich machen. Es gab einen wichtigen Anlass dafür. Interessiert er Sie? Noch einen Anlass? Ja, ich habe es satt, den Leuten fortwährend vernünftige Ansichten durch Theaterstücke einzubläuen. Die nächsten Jahrzehnte möchte ich gerne mal produktiv arbeiten. Aha. Deshalb begeben Sie sich nun in die Weltpolitik. Das ist direkte Aktion, so hieß das ja wohl bei den alten russischen Revolutionären. Sicher haben Sie sehr amüsante Begriffe von unserer Revolution, Mr. Shaw. Aber auch das wird mich nicht überzeugen, dass wir einen gemeinsamen Standpunkt finden könnten. Nicht finden, er ist vorhanden. Sie sollen auf keine Ihrer großen Ziele verzichten, Stalin. Im Gegenteil, gehen Sie für Ihre Ziele mit uns. Wie damals im Kriege. Mr. Stalin, darf ich etwas sagen? Bitte, bitte. Ich bin in Ihren Augen sicherlich ein recht überflüssiges Luxuswesen. Aber Mrs. Roosevelt... Doch, doch, im Vertrauen. Ich bin ziemlich sicher, dass mein Typ in 50 Jahren ausgestorben ist. Das wäre schrecklich. Aber außerdem bin ich eine Frau. Und Frauen haben oft mehr gesunden Menschenverstand als Männer. Richtig. Deshalb schrieb ich meinen Wegweiser zum Sozialismus für Sie. Nun also. Und dieser gesunde Menschenverstand sagt mir, ich möchte die Welt auf meine Art genießen. Mein Mann will etwas mehr als das. Mr. Shaw will schon viel mehr. Er will die Welt erziehen. Und Sie wollen sie umkrempeln, glaube ich. Verzeihung, Mr. Stalin. Nun, wenn jeder fest auf seine Absicht besteht, dann geraten wir aneinander. Und dann wird es sehr bald gar keine Welt mehr geben, die man genießen, erziehen oder umkrempeln kann. Die beste Rede, die ich je hörte. Stalin, haben Sie verstanden? Allzu gewaltsame Realisierung einer Idee hebt die Idee auf. Das ist zwar kein Marxismus, aber konnte Marx die Atombombe voraussehen? Lassen Sie Marx aus dem Spiel. Wenn ich mich nun theoretisch auf Ihre Basis stelle, was wollen Sie? Praktisch. Waffenstillstand der großen Gegenspieler. Politisches Moratorium. Keine Friedensschlüsse, keine Reparation. Keine unnützen Konferenzen und Aufhebung der Grenzen für alle notleidenden Länder. Natürlich nur so lange, bis das Gleichgewicht der Produktionskräfte wiederhergestellt ist. Daran glaubt Mr. Stalin ja nicht. Sagen wir, bis die Krisen der kapitalistischen Welt wieder normal verlaufen. Ein Köder, wie? Aber Ihr Mr. Churchill und sein Paneuropa in dieser Front? Mein Churchill tritt zurück, wenn Sie mit uns gehen. Dafür bürge ich. Stalin, eine Chance, um den Sozialismus zu retten. Die letzte Chance. Ohne das Politbüro kann ich gar nichts dazu sagen. Sie bleiben doch noch in Moskau. Das war Dienstag, 19. August 1947. Am 28. sollten die Außenminister in Paris zusammenkommen. Über diese Zwischenzeit schrieb später John Hersey, der meisterliche Schilderer der Atombombe von Hiroshima, ein Buch. Den Bestseller des Jahres. Es hatte denselben Titel, den 30 Jahre zuvor John Reed seiner berühmten Schilderung der russischen Oktoberrevolution gab. 10 Tage, die die Welt erschütterten. Noch heute, nach 100 Jahren, ist Herseys Buch aufschlussreich. Hier einige seiner Kapitelüberschriften. Die Parlamente tagen. UNO-Vertreter geht nach Paris. Weltbund nach Paris eingeladen. Churchills Verzicht. Zum letzten Mal in der Geschichte. Weizen ins Feuer, Kaffee ins Meer. 3 einstimmige Parlamentsbeschlüsse an einem Tage. Die Zustimmung des Papstes. Das Ende der Furcht. Eine ungewöhnliche Tagesordnung. Damit war die Tagesordnung für Paris gemeint. Sie war ungewöhnlich. Einmal deshalb, weil sie überhaupt veröffentlicht wurde, 4 Tage vor Beginn der Ministerbesprechung. Zweitens, weil darin alle Punkte genau festgelegt waren. Vor allem aber durch die Mitteilung, die Zusammenkunft würde höchstens 5 Tage dauern, um keine unnötige Zeit zu verlieren. Sofort erfasste die Weltöffentlichkeit die völlige Abkehr von alten diplomatischen Gewohnheiten. Erste wohltätige Folgen wurden spürbar. Vor allem in Deutschland, wo zum ersten Male begründete Hoffnung auf Besserung entstand. Die Ruhrkohlenförderung stieg darauf innerhalb von 3 Tagen um 24%. Einen interessanten Beweis für den plötzlichen Stimmungsumschwung, gerade in Deutschland, dem Anlasse dieser ganzen Entwicklung, erbrachte eine Untersuchung durch das englisch-amerikanische Gallup-Institut zur Erforschung der öffentlichen Meinung. Hersey schreibt darüber. Ein halbes Jahr früher hatte der Nordwestdeutsche Rundfunk seine Hörer durch ein Preisausschreiben veranlasst, einen bestimmten Tag ihres schweren Lebens schonungslos zu schildern. 35.000 Briefe waren eingegangen. Dies Material wertete Gallup nun im August nochmals aus. Damals hatten kaum 10% der Briefe ein Bekenntnis zum Leben und zum Lebensmut enthalten. Nun wurde an alle 35.000 Absender die eine Frage gerichtet, ob sich nach ihrer Meinung die Lage durch Paris ändern würde. 57% antworteten mit Ja. Angesichts der drückenden Not in Deutschland ein erstaunliches Ergebnis. Die Ja-Sager behielten Recht. Am 28. August begann die Pariser Tagung. Am 2. September war sie zu Ende. Am 3. wurde das Schlussprotokoll veröffentlicht. Hier erleben Sie seine Verlesung. Erstens. Deutschland erhält weder Friedensvertrag noch Statut. Es ist kein Staat mehr, sondern Mandatsgebiet der UNO-Zentralverwaltung. Aufhebung der Zonengrenzen bis 31.12.47. Zweitens. Derselbe Zustand tritt bis 30.06.1948 für folgende Gebiete in Kraft. Ostgrenze, Peipussee, Taganrog. Südgrenze, Varna, Kreta, Neapel, Rhône, Nantes. Westgrenze, Kanalküste. Nordgrenze, Ostsee, Flensburg, Leningrad. Auch diese Gebiete unterstehen dann der UNO-Hoheit. Drittens. Dies Kerngebiet Europas gibt sich einen eigenen Namen. Vorläufig wird es als CE, Central Europe, Zentraleuropa bezeichnet. Es bildet ein einheitliches Zollgebiet nach dem Muster der im Januar 1947 probeweise abgeschlossenen Zollunion zwischen Bulgarien und Jugoslawien. Viertens. Für CE gilt ein völliges außenpolitisches Moratorium für vorläufig 4 Jahre. Aufhebung vieler einzelstaatlicher Rechte. Einzelheiten regelt CE-Verwaltung, der Minister der beteiligten Völker, auch Deutsche, angehören. bis 31.12.48 Wahlen zum CE-Parlament. Fünftens. Russland und Frankreich verzichten auf Hoheitsrechte in ihren zu CE gehörenden Gebieten. Dasselbe wird von allen Staaten erwartet. Österreich und Tschechoslowakei haben zugestimmt. Mit Italien und Polen wird verhandelt. Sechstens. CE ist einheitliches Weltnotgebiet. Vor allem hilft es sich selbst. Den Deutschen erwächst hieraus die besondere Pflicht, diese letzte Chance wahrzunehmen. Die Not ist noch nicht vorüber. Reparationen werden auf 4 Jahre ausgesetzt. Nazireinigung und Entmilitarisierung durch UNO. Siebtens. Am 31.10.47 wird CE durch die UNO im Namen der Welt der aktive Friede erklärt. Dieser neue Ausdruck bezeichnet Aktivierung der wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Weltkräfte im gleichen Maßstabe wie früher bei Erklärung eines Krieges. Achtens. Der aktive Friede wird als Feldzug geführt. Seine Erfordernisse gehen allem anderen vor. Er dauert an, bis in ganz CE der belgische Standard von 1939 in Nahrung, Kleidung und Wohnung erreicht ist. Neuntens. Die Kosten werden durch die UNO bei sämtlichen Mitgliedstaaten aufgebracht. Anteil von CE wird später verrechnet. Der aktive Friede wäre mit den Kosten eines Dritten Weltkrieges noch billig bezahlt. In Wirklichkeit werden die Kosten nur einen Bruchteil der Kosten des Zweiten Krieges betragen. Zehntens. Bis 31.10.1951 entscheidet die UNO, gegebenenfalls durch Volksentscheid, ob Fortbestehen von CE oder Rückkehr zu alten Nationalstaaten. Aus Ende der Pariser Besprechungen. Beobachten Sie den Unterschied zu Moskau. Keine Nationalhymnen, keine Ansprachen. Eine sachliche Arbeitstagung ist zu Ende. Der nüchterne Schwanengesang der alten Diplomatie. Dann lasen oder hörten Hunderte von Millionen dieses Protokoll. In welcher Stimmung mag Shaw an diesem Abend gewesen sein? Wir wissen es nicht. Hier sehen Sie ihn noch einmal. Wieder geht auf seiner Terrasse auf und ab. Allein. Vielleicht denkt er nach über den Titel seines nächsten Stückes. Wir wissen heute, es war die wunderbare politische Komödie »Geschichte ist Utopie«. Und da ist auch Mr. Stone noch einmal zu Hause mit seiner Frau und einer Zeitung. Aha, die beiden haben eben das Pariser Protokoll gelesen. Mrs. Stone scheint aber recht unzufrieden mit dem Ergebnis. Wieder aufgeschoben, wieder kein Friede. Du hast recht, diese ganze Politik... Ja, Milly, diesmal ist das ganz anders. Wieso? Haben Sie etwa Frieden geschlossen? Frieden erklärt, das ist viel besser. Verstehe ich nicht. Leere Worte. Na, pass mal auf. Wenn du ein Foto geknipst hast, dann hast du ein Bild. Aber du kannst es doch noch nicht sehen. Ja. Ja. Erst wenn du den Film in einen Entwickler legst, dann bekommst du das Bild. Aber es ist nicht erst jetzt entstanden, es war längst da. Und genauso ist es mit der Welt. Siehst du, das alles, Frieden, UNO, Einheit, Planung, das war alles längst da. Aber wir sahen es nicht. Bis einer kam und das Bild entwickelte. Ja, und was kommt nun? So fragen wir heute nicht mehr. Im Jahre 2047 kennt jedes Schulkind die Geschichte des letzten Jahrhunderts. Die Entstehung unserer Welt. Aus CE wurde Shawland. 1951 stimmten kaum noch 20% der Bewohner für Rückkehr zu den alten Nationalstaaten. Wie ein Kristall reicherte sich dieses Kerngebiet an. Alle wollten an seinem organischen Wachstum teilnehmen. 1952 Skandinavien nach einer Volksabstimmung. 1960 Frankreich, 62 England, 65 Amerika. Eine Weile lang gefährdete der Solidarismus die Freundschaft zu Russland, bis es 1972 beitrat. Dann die sozialen Krisen der 70er Jahre, bis hart an den Bürgerkrieg. Aber zu stark war der Geist des aktiven Friedens schon geworden. 1992 erschien der Harmonismus, unsere politische Philosophie. 2 Stunden waren wir, verehrte Hörer und Miterlebende, im Vorigen